We'll be right back.

In the jungle. Sensation. The nature, the animals, the dangers in the jungle. dangers in the jungle. We'll be right back.

Please stay. Out.

So, ihr Lieben, das war für euch eine Stunde lang Dave Choi in the Mix. Auch seine Playlist gibt's nachher auf www.clubbingman.de. Und hier noch ganz schnell die Gewinner für unser 4x4 Vinylpaket. Das waren Steffen Ücker aus Heiningen, Denise Starke aus Arnsen, Nicole Horst aus Buchen. Buchen oder Büchen? Ja, mein Techniker hat wieder eine Schrift heute. Buchen. Büchen. Aus Büchen. Und der Thomas Nistreu aus Enger. Das sind die Gewinner. Platten gehen euch diese Tage zu. Und jetzt geht's weiter mit unserem zweiten Gast-DJ heute Nacht. Die Jungs sind natürlich zusammengekommen aus der Schweiz. Giotto DJ. War das schön? Das war doch sehr, sehr schön. Viel Spaß.